Kundgabe 458. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.06.1938. Glückseligkeit. Vereinigung mit Gott. Das ist des Lebens allerwichtigste Aufgabe, dass ihr wandelt, wie es dem Herrn wohlgefällig ist. Denn nur so könnet ihr das erreichen, dass euch der himmlische Vater als ein Teil seiner selbst aufnimmt und ihr des Lichtes und aller Wonnen des Himmels würdig werdet. Folge mir, mein Kind, in jenes Land, das da erhaben ist über alle Schönheit auf Erden. Es wird sich dir ein Bild erschließen, das den wahrhaft Frommen zuteil wird, so sie ihre Augen auf Erden für immer schließen, um drüben im Jenseits zu erwachen. Ein unvergleichliches Verlangen erfüllt alle diese Seelen. Die Umgebung ist so überaus reizvoll, dass eine jede Seele in weihevoller Stimmung dem Erfüllen des Verlangens entgegensieht, das nur allein der Herr selbst stillen kann mit seiner Nähe. Die Sehnsucht aller dieser Seelen ist eine über alle menschliche Begriffe beseligende. Doch die Erfüllung dieser Sehnsucht für ein menschliches Gemüt völlig unverständlich, denn es übersteigt an Glückseligkeit alles nur Denkbare. Es ist ein rein himmlischer Zauber, eine Wonne und unfassbare Seligkeit. Das, was den Menschen unbegreiflich erscheint, die pure Vereinigung mit der höchsten Gottheit, ist eben der Inbegriff dessen, was alle anstreben sollen, weil nur diese so beglückenden Lohn nach sich zieht, weil nur in der Vereinigung mit Gott der vollkommenste Zustand erreicht ist und weil dies von Anbeginn der Welt das einzige Ziel aller Wesen ist und sein wird bis in alle Ewigkeit, dass sich alle jemals von Gott abgesonderten Wesen wieder zurückfinden, um sich aufs Neue zu vereinen mit dem ewigen Vater als dessen wahre Kinder. Und eine solche Vereinigung kann nur dann stattfinden, wenn das Erdenkind durch Gehorsam gegen Gottes Willen niemals etwas anderes als diesen Willen tut, wenn es dadurch einen Vollkommenheitszustand erreicht und sich der Gotteskindschaft würdig macht. Denn nur durch diese könnet ihr eingehen in die Gefilden himmlischer Glückseligkeit. Und nur in der Vereinigung mit dem himmlischen Vater kann euch des Himmels Herrlichkeit beschieden sein in Ewigkeit. Amen.